Abschnitt 5 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 37 bis 45. Kapitel 37 – Das unterseeische Ereignis. Die grünen Streifen verloren allmählich ihre gerade Form und zogen sich bald im Zickzack durch das Meer, das immer heftiger zu leuchten begann und dann in unbeschreiblichen Farbenspielen aufflammte, dass den Utopianern fast die Augen geblendet wurden. Und die Sterne verblassten am Himmel. Das Morgengrauen machte auch die Farbenspiele im Wasser blasser. Und plötzlich brach ein Sturm los, dass den Utopianern die Kopfbedeckungen wegflogen. Und in dem Punkte, von dem die grünen Streifen ausgegangen waren, stieg eine Wassersäule in die Luft, leuchtete ganz hellgrün und erreichte eine furchtbare Höhe. Und aus der Spitze der grünen Säule flogen rotglühende Kugeln heraus in den Himmel hinauf. Und danach schien sich das ganze Meer aufzuheben, und es entstand in ein paar Sekunden eine zweite, ungeheuerliche Wassersäule, die mindestens 3 Meilen breit war und nun auch eine ungeheure Höhe erreichte und danach in weißen Strudeln zusammenstürzte. Dabei brach der Sturm so heftig los und gleichzeitig erzitterte der Felsboden so furchtbar, dass alle Utopianer zu Boden stürzten. Als die Gefallenen sich wieder aufrichteten, sahen sie das Meer nur als ungeheure Schaumasse, aus der immer wieder farbige Wolken herausqualmten, so dass allen Hören und Sehen verging. Und dieses großartige Schauspiel hielt bis zum Sonnenuntergange an. Und der Utopianer bemächtigte sich eine unbeschreibliche Erregung, die sich in ganz widersinnigen Vermutungen Luft machte. So kam es, dass sich plötzlich die Nachricht verbreitete, dieses unterseeische Ereignis wäre ein von den Barbaren arrangierter Minenangriff. Und der Bartmann müsste Näheres darüber wissen. Geheimpolizisten hatten auch zufällig den Bartmann entdeckt und ihn in heftigster Form zur Rede gestellt. Und dabei sah Bartmann den Oberlotsen vom großen Leuchtturm vor sich, und der Oberlotse rief: »Sie haben, mein Herr, vor einigen Wochen auf unserem Leuchtturm Längeres und Breiteres darüber geredet, was hinter der Erscheinungswelt zu suchen sei. Sie sind in verdächtiger Weise mit einem Luftwagen gerade zum äußersten Leuchtturm gekommen, um wahrscheinlich zu spionieren.« »Das ist ja lächerlich«, schrie der Bartmann, und er war nahe daran zu erklären: »Ich bin euer Kaiser, Philander der Siebente.« Daran wurde er aber durch das furchtbare Getöse, das jetzt mit erneuter Kraft losbrach und abermals alle Utopianer zu Boden warf, verhindert. Kapitel 38 – Die Kriegsingenieure. Glücklicherweise waren 80 Kriegsingenieure zur Stelle, die von dem Verdachte erfuhren und sofort den Bartmann aus seiner schlimmen Lage befreiten. Sie erklärten einstimmig, dass hier von Minenarbeit und Barbarentaten keine Rede sein könnte. Bartmann aber war selbstverständlich der Mann des Tages geworden, und die Utopianer brachten jetzt die Bartmannschen Äußerungen über das, was hinter und unter der Erscheinung lebte, mit dem unterseeischen Ereignis in anderer Weise zusammen, und es machte sich überall die Meinung geltend, dass sich in diesem Bartmann doch wohl ein großes Ahnungsvermögen ausgebildet haben müsste. Währenddem erklärten die Kriegsingenieure heftig, dass sie für den Schutz des Kaiserreichs volle Garantien böten. sämtliche Grenzbefestigungen seien im besten Stande und an Barbarenangriffe könne gar nicht gedacht werden. Nun waren aber mit der Grenzenbeschützung nur 1000 Kriegsingenieure betraut. Diese hatten aber so vollendete Maschinen in ihrer Hand, dass sie leicht nachweisen konnten, wie gut Utopia geschützt sei. Ein Heer gab's in Utopia nicht. Das ganze Grenzschutzwesen wurde von den 1000 Kriegsingenieuren ganz allein geleitet. Bartmann aber hörte, dass der Staatsrat zur Sturmküste kommen würde, und da zog er's doch vor, so schnell wie möglich davon zu fahren, um nicht erkannt zu werden. Die Schaumstrudel wurden nun allmählich weniger heftig. Die Tätigkeit des unterseeischen Vulkans schien aufgehört zu haben. Und nach 3 Tagen hörte man eines Morgens das Rauschen der Schaumstrudel langsam verklingen. Und als es nun heller Tag geworden war, sah man, statt des Meeres, einen großen Sumpf. Kapitel 39 Der Sumpf. Dass das Meer plötzlich verschwunden war, erzeugte nun selbstverständlich abermals eine gewaltige Aufregung im Kaiserreich Utopia. Und in kurzer Zeit kamen alle Utopianer, sobald sie nur die nötige Zeit hatten, zur Sturmküste, um sich das große Wunder anzusehen. Der große Sumpf war es allerdings auch wert, angesehen zu werden, denn die Formationen, die er aufwies, hatten des Wunderbaren genug. Zunächst machte sich der Sumpf durch unglaublich viele schillernde Farben bemerkbar, und dann veränderten sich die Schlammmassen immerzu. Es schob und drängte sich das ganze Sumpfgebiet und blieb in ständiger Bewegung und erzeugte Hügel und Täler und kleine, wandelnde Bergrücken, und besonders interessant waren plötzliche Trichterbildungen, die für kurze Zeit gestatteten, tief ins Innere zu blicken. Aber die trichterförmigen Versenkungen verschwanden immer wieder, und die Mitglieder des Staatsrats und die Männer der Wissenschaft standen ganz ratlos vor diesem Schlammreich, und auch der Kaiser Moritz sagte bloß: »Das ist ein Sumpf, in dem wir alle zugrunde gehen könnten.« Von dieser Bemerkung nahm man aber kaum Notiz. Kapitel 40 Der ungeduldige Staatsrat. Die Mitglieder des Staatsrates waren nun auch sämtlich zur Sturmküste gekommen, um das große Naturwunder anzustaunen. Das Meer trat immer weiter zurück, und die Schlammberge des Sumpfes blieben in ständiger Bewegung, und von den Männern der Wissenschaft wurde immer wieder die Frage erwogen, ob neue Ausbrüche des Erdinnern zu erwarten seien. Der Utopianer bemächtigte sich eine immer heftigere Erregung, und von vielen Seiten wurde nach dem alten Kaiser Philander verlangt, der doch sonst bei viel weniger wichtigen Gelegenheiten niemals mit interessanten Meinungsäußerungen zurückgehalten hatte. Und der Staatsrat beschloss dementsprechend, sehr ungeduldig zu tun und beim Kaiser Philander in Schilder anzufragen, was jetzt geschehen solle. Diese Anfrage schien ganz natürlich, da der Kaiser Moritz in sehr missgelaunter Stimmung nach Ulalaipu zurückgefahren war. Aber aus Schilder kam nur ein kurzes Telegramm des folgenden Inhalts: Der Kaiser Philander hat wirklich keine Zeit, sich mit Naturereignissen, an denen er nichts ändern kann, zu beschäftigen. Danken wir dem Geiste, der alles lenkt, für das größere Naturereignis, das darin besteht, dass allen Utopianern kein Haar dabei gekrümmt ist. Hoffen wir, dass die Utopianer auch für die Folge gesund bleiben. Man beachte, dass Sumpfgegenden stets ungesunde Dünste ausströmen, und demnach verhindere man, dass die Neugierigen zu lange an der Sturmküste verweilen. Dieses Telegramm trug keine Unterschrift und zur Beruhigung der Gemüter nicht viel bei. Die Bemerkung, von der ungesunden Sumpfluft wurde vielfach erörtert und der Staatsrat sauste schleunigst mit den elektrischen Hofwagen nach der Hauptstadt des Landes, allwo er auch fürderhin äußerlich sehr ungeduldig tat, ohne es innerlich zu sein, da die Tatenlosigkeit des Kaisers in Schilda allen Mitgliedern des Staatsrates sehr wohltuend vorkam. Kapitel 41 – Der kaltgestellte Humorist. Der Kaiser Moritz schrieb währenddem an Frau Lotte Wiedewitt, Gemahlin des Kaisers von Utopia, den nachstehenden Brief. Liebes Lottchen, jetzt bin ich schon volle 8 Wochen Kaiser, und du denkst sicherlich, ich schwimme hier in der reinsten Glückseligkeit. Das ist aber nicht der Fall. Ich finde mich in meiner neuen Stellung einfach nicht zurecht. Die Leute sind hier zu ernst. Ich hoffte, für die Stadt Schilda etwas Vernünftiges tun zu können. Das ist mir aber, wie du wohl erfahren hast, total missglückt. Nun sind mir noch manche launige Einfälle gekommen. Aber der gute Staatsrat kam meinen launigen Einfällen nicht freundlich entgegen. Ich bin in Schilda zu Hause und nicht im ernsten Ulaleipu. Hier ist alles sehr prächtig und sehr praktisch eingerichtet. Staatsverbesserungen kann ich also nicht vornehmen. Und für Staatsverulkungen hat man hier keinen Sinn. Ich habe hier das Lachen verlernt. Ich bin kaltgestellt. Ich pfeife im Grunde genommen auf allen Luxus und auf alle Bequemlichkeiten ganz energisch. Schließlich ist auch dieses Wohlleben nur eine Beengung der Gedanken. Und darum sehne ich mich nach dir, liebes Lottchen. Du musst mir das Lachen wieder beibringen. Der Sumpf an der Sturmküste hat hier die Situation noch ernster gemacht. Die Erhebung des Meeres muss ja wohl kolossal ausgesehen haben. Die kinematografischen Bilder wirken ja einfach niederschmetternd. Was soll ich aber, der ich doch eigentlich Moritz Wiedewitt heiße, dazu sagen? Ich wundere mich nur, dass man bei all der Aufregung und bei den Erderschütterungen so viel fotografieren konnte. Ich habe so die Ahnung, als könnte uns der große Sumpf ein großes Unglück bringen. Und darum komm schnell her, du bist mir jetzt wichtiger als ganz Utopia. Ich bin wirklich in sorgenvoller Stimmung und ganz wider meinen Willen zu ernst geworden. Setz dich gleich in den nächsten Zug und komme her. Telegrafiere und komme. Ich bin dein lieber Moritz, Kaiser von Utopia und Trauerclubs. Und die Lotte Wiedewitt telegrafierte und kam. Kapitel 42 – Der Astronom. Als die Lotte nun nach Ulaleipu fuhr, war der Herr Bartmann auf der großen Sternwarte im alten Schneegebirge und hatte dort die Sturmküste und den beweglichen Sumpf beinahe schon vergessen. Herr Bartmann sprach fast den ganzen Tag mit dem Astronomen Haberland. Diese beiden Herren schienen ganz unzertrennlich zu sein. Herr Haberland entwickelte dem Herrn Bartmann Theorien über die Natur der menschlichen Sinnesvorstellungen und über die verschiedenen Arten des Denkens. Denken ist, sagte Herr Haberland, natürlich nur eine Verknüpfung von Sinnesvorstellungen. Der Philosoph verknüpft zumeist nur Formeln, die die Gestalt von Worten annehmen. Der bildende Künstler verknüpft die Augenvorstellungen, aber der Gärtner verknüpft bereits Geruchsvorstellungen und der Koch Geschmacksvorstellungen. Die beiden Letzteren pflegen ihre Gedankentätigkeit nicht mit vollem Bewusstsein auszuüben, aber ihre Gedankentätigkeit lässt sich trotzdem nachweisen. Nun lässt sich aber die Gedankentätigkeit des Gärtners und des Kochs, wenn auch in sehr geringem Maße, doch bei jedem Menschen nachweisen. Das Denken mit den anderen Sinnen, die nicht Auge und Ohr sind, nennen wir gemeinhin unbewusstes Denken. Man sollte sagen, schwer kontrollierbares Denken. Dieses spielt im sogenannten Traumzustande die Hauptrolle. Aber der sogenannte Traumzustand spielt wieder in unserem Leben die Hauptrolle. Der wachende Zustand, in dem nur Auge und Ohr in Gedankentätigkeit befindlich sind, könnte beinahe als Ausnahmezustand betrachtet werden. Sie werden mir das, Herr Bartmann, schnell unterschreiben, wenn Sie eingesehen haben, dass das, was Sie hinter jedem Augeneindruck suchen, eigentlich nur auf die Fixierung der unbewussten Geruchs-, Geschmacks-, Gefühlsempfindungen ausgeht. Die unbewusste Verknüpfung dieser Empfindungen sowohl untereinander wie auch mit dem Augeneindruck macht diesen intim. Die sogenannte Gehirntätigkeit, die von den anderen Sinnen ausgeht, macht die bewusste Tätigkeit des Auges erst interessant, bedeutsam, reich, geheimnisvoll, großartig, intensiv und glitzernd. Und somit wissen Sie jetzt, Herr Bartmann, was Sie eigentlich wollen und suchen. Die Mittätigkeit der anderen Sinne wollen Sie ins Bewusste hinaufziehen. Kapitel 43 – Der Nachthimmel. Dem Herrn Bartmann fiel's plötzlich wie Schuppen von den Augen. Der Astronom Haberland kam ihm wie ein Erlöser vor. Und es währte lange, bis sich die Natur des Herrn Bartmann wieder konzentriert hatte. Er kam sich so aufgelöst vor. Er verglich sich mit einem Knoten, der von der Hand eines Zauberers ganz leicht auseinandergelöst wurde und nun als einfaches schlappes Tau daliegen muss und für andere kein weiteres Interesse bietet. Und der sonst so stolze Kaiser Philander verlor in ein paar Stunden sein ganzes Selbstbewusstsein, dass er dem Herrn Haberland mit einer Demut und Ehrfurcht begegnete, die etwas Kindliches hatte und sehr fein berührte. Und so gingen die beiden Herren eines Abends im Schnee auf dem großen Balkon lebhaft gestikulierend auf und ab. Sie hatten dicke Pelze und Pelzhandschuhe an und achteten nicht auf die rotglühenden Schneekuppen der großen Berge ringsum und auch nicht auf die Sterne des Himmels, die nacheinander sichtbar wurden und mächtig funkelten. Es handelt sich, meinte Herr Haberland, sicherlich immer wieder darum, die unbewussten Empfindungen und Vorstellungsverknüpfungen, die wir auch als Gedankenoperationen bezeichnen müssen, ins bewusste Augen- und Ohrenleben hineinzuziehen. Wir müssen uns eben bemühen, immer mehr zu erwachen. Um das aber zu können, müssen wir immer lebhafter die Traumzustände und die Tätigkeit der Sinne, die nicht Auge und Ohr sind, aus dem Dunkel der Nacht in die helle Beleuchtung rücken. Jetzt funkelte der Nachthimmel ganz hell und die roten Gluten in den Berggipfeln wurden dunkler und dunkler und der Herr Bartmann erwiderte erregt. Das ist die Beleuchtung dessen, was ich erstrebte. Ich habe immer in unsicheren Konturen gefühlt, dass wir hinter die Sinneseindrücke kommen müssten. Ich meinte natürlich nur, hinter die Augeneindrücke, die Ohreneindrücke beachtete ich noch gar nicht. Sie haben mir, Herr Haberland, das Allerwichtigste in meinem Leben gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass zunächst die Tätigkeit der anderen Sinne dem Augeneindruck einen Hintergrund gibt. Jawohl, jawohl. Was für uns hinter dem einfachen Augeneindruck lauert, das sind immer die anderen Sinnesvorstellungen, die bei dem Augeneindruck mittätig sind, ohne dass wir ihre Mittätigkeit genau kontrollieren können. Aber nun die anderen Sinne. Glauben Sie nicht, dass wir noch andere Sinne haben können, von deren Dasein wir vorläufig noch keine genauere Vorstellung besitzen? Der Nachthimmel leuchtete, und der Herr Haberland erwiderte sehr schnell: »Sie gehen zu schnell vor. Sie dürfen nicht vergessen, dass es die Idee unseres Schöpfers sein kann, uns allmählich immer wacher zu machen. Aber nur allmählich. Allmählich, damit wir auch Zeit haben, den ganzen Vorstellungsrausch, den uns das Weltleben bieten kann, in uns aufzunehmen. Es gehört was dazu, Herr Bartmann. Es wäre doch schlimm, wenn alle so ohne Mühe ins bewusste kleine Augenleben umgesetzt werden könnte. Wenn alles so leicht kontrollierbar wäre, das würde uns doch keine Vorstellung von der Grandiosität des uns sich nähernden Weltlebens bieten.« »Schon richtig«, erwiderte Herr Bartmann, »aber springen wir doch einmal. Gibt es im Traumzustande unbewusstes Weiterarbeiten der Sinne, so gibt es vielleicht im Todeszustande auch ein unbewusstes Weiterarbeiten der Sinne. Und vielleicht haben wir mal alle unsere Todeszustände ebenso gut in das Tageslicht des kleinen Auges hinüberzuziehen wie unsere Traumzustände. Können Sie sich unkontrollierbare Vorstellungsverknüpfungen im Todeszustande denken? Können Sie glauben, dass die Leiche eigentlich noch weiterlebt, ein anderes Leben?« Die Sterne funkelten hoch über den beiden Herren, die mit ihren Pelzstiefeln durch den hohen Schnee stapften und sich dabei die Hände in den Pelzhandschuhen rieben, da es sehr kalt war. Und Herr Haberland sagte leise: »Wie die Sterne leben, wissen wir auch nicht ordentlich, aber dass sie leben, ist uns nicht zweifelhaft. Oh ja, der Traumzustand, in dem wir uns so oft befinden, ist für uns richtungsgebend. Das Leichenleben wird ein ähnliches sein wie das Leben im Traumzustande. Ein entfernt ähnliches. Ich glaube, wir werden bald überzeugt sein, dass wir früher schon sehr oft gestorben sind. Ich glaube an die Materialisation unseres Geistes. Der könnte doch eine Ätherkomposition sein, die wir vorläufig mikroskopisch noch nicht wahrzunehmen vermögen. Manche Sterne kommen uns auch wie Leichen vor, wie Knochengerippe, und es ist doch nicht anzunehmen, dass sie tot sind. Ich glaube überhaupt nicht an den Tod.« Da stürzten dem Herrn Bartmann die Tränen aus den Augen und froren auf der Backe an. Herr Haberland aber fuhr fort: »Sehen Sie bloß, wie prächtig über uns die Sterne funkeln und blitzen. Was die erst im Traumzustande und im sogenannten Todeszustande erleben müssen. Aber seien wir nicht neidisch, wir können wahrlich schon genug mit unseren Sinnen empfinden, wachend sowohl wie träumend. Jawohl, wir müssen immer weiter aufwachen. Wir müssen auch das Todsein dem Lebenssein immer mehr zu nähern suchen. Vielleicht entdecken wir in uns noch Dinge, die wir in früheren Todeszuständen in uns aufgenommen haben. Und vermögen sie, unserem Augen- und Ohrleben anzupassen. Oh, wir können tatsächlich noch viel lebendiger werden. Dazu brauchen wir noch gar nicht einmal neue Sinne in uns zu entdecken. Es lässt sich doch alles Mögliche für jeden Sinn vernehmlich gestalten. Was da ist, lässt sich auch für jeden Sinn empfindbar machen. Wenigstens sollte man's meinen. Dass das nicht so schnell geht, ist ganz vortrefflich. Denn wir haben schon genug des Feinen, wenn wir nur Auge und Ohr genügend schärfen und die anderen Sinne nicht vergessen. Könnten Sie, bemerkte daher Bartmann, wohl annehmen, dass diejenigen Leute, die sich nicht bemühen, aus ihrem Leben die denkbar größte Fülle eines sogenannten Weltlebens herauszuziehen, dass diejenigen Leute, die zu faul sind dazu, durch längere Todeszustände bestraft werden könnten oder überhaupt von jenem ferneren Erwachen ausgeschlossen werden könnten? Von jedem nicht, versetzte Herr Haberland, denn der Geist, der uns schuf und uns sicherlich immer zu führt, hat ganz bestimmt keine kleinlichen, rachsüchtigen Gedanken. Er straft nur, wenn wir ihn nicht empfinden, durch trübe Stimmungen. Aber diese trüben Stimmungen sollen uns nur wieder veranlassen, seine Nähe zu suchen. Also, rief nun der Herr Bartmann, ist es jedenfalls ganz richtig von mir gewesen, wenn ich immer sagte, man müsse das Leben überall heftiger sehen. Ich wollte ja nur populär ausdrücken, dass wir immer wacher leben sollten. Ja, versetzte Herr Haberland, nun stellen Sie sich aber vor, was mir eben einfällt. Sie müssten zu dem Kaiser Philander nach Schilda fahren und ihn wacher machen. Der Kaiser müsste für Ihren Belebungsplan gewonnen werden. Er müsste, so wie Sie, Herr Bartmann, überall herumfahren und den Leuten klar machen, dass sie zu viel schlafen und zu wenig dabei die Traumzustände ins wache Augenleben übersetzen. Und sie müssten dem Kaiser Philander sagen, so schlaf doch nicht hier in Schilda, der große Sumpf an der Sturmküste ist in Bewegung. Wer weiß, was daraus wird. Schlaf nicht, Kaiser, jetzt kannst du zeigen, dass du nicht bloß zum Spaße Kaiser genannt wirst. Jetzt kannst du zeigen, dass du ein Führer der Geister bist, ein Gedankenkaiser, einer, der auch des Volkes Gedanken lenkt, so ähnlich wie es der große Geist tut, den wir Volksgeist nennen und als Gott verehren. Herr Bartmann blieb stehen, die Sterne funkelten. Herr Haberland blieb auch stehen und dann sagte der Herr Bartmann ganz leise und sich scheu umblickend, »Kann uns hier niemand hören? Können Sie mir schwören, über das, was ich Ihnen jetzt anvertrauen will, zu schweigen, unter allen Umständen?« »Ich schwör's«, gab Herr Haberland leise zurück. »Ich bin«, erwiderte da der Herr Bartmann noch leiser als vorhin, »selber der Kaiser Philander. Aber Sie dürfen's keinem sagen. In Schilda sitzt der Flugtechniker Sebastian« und tut so, als wäre er Philander. Der Sebastian schweigt auch, und außer uns dreien weiß keiner von dieser Geschichte. Der Herr Haberland machte große Augen, sah den Kaiser fest an, reichte ihm die Hand und sagte einfach, »Das freut mich, das ist kaiserliche Art, so hätt ich's an Ihrer Stelle auch gemacht.« Die Herren schüttelten sich die Hände in den Fausthandschuhen, und ein Unterbeamter steckte den Kopf zu einem naheliegenden Fenster hinaus und rief, »Meine Herren, es sind 45 Grad Kälte, Sie müssen hereinkommen, sonst passiert Ihnen was.« »Kommen Sie nach Ulalaipo?« fragte der Kaiser. Aber der Herr Haberland schüttelte den Kopf und sagte leise, »Ich bin hier dem Nachthimmel so nahe, ich möchte nicht.« »Wirklich nicht.« Da gingen die beiden Herren Arm in Arm in die warmen Stuben hinein. Kapitel 44 Die beiden Frauen. Die Kaiserin Cäcilie empfing die Frau Lotte Wiedewitt, die als Gemahlin des stellvertretenden Kaisers sehr feierlich in Ulalaipu aufgenommen wurde, in ihrem Pelzzimmer. Und die beiden Frauen verstanden sich gleich so gut, dass der ganze Hofstaat der Kaiserin in ein großes Erstaunen geriet. Und die Frau Cäcilie sprach sehr bald mit der Frau Lotte über die Kinder. Die beiden Frauen hatten beide keine Kinder, und das kam den beiden sehr drollig vor. Somit erschien es ganz natürlich, dass die Frau Cäcilie mit der Frau Lotte sehr bald in die sieben großen Säle ging, in der die Kaiserin Kinderspielzeug gesammelt hatte. Da war die Frau Lotte Wiedewitt ganz überrascht von all dem Reichtum. Da gab es unzählige Dampfschiffe und Luftschiffe, elektrisch betriebene Fabriken, große Bahnzüge, Theater, Bergwerke und illuminierte Parkanlagen. Alles im kleinsten Maßstabe. Und auch große Bauwerke in größerem Maßstabe. Und besonders einige Puppengalerien. Und die Lotte hatte gleich eine Reihe von Vorschlägen für neues Spielzeug, und die Kaiserin Cäcilie ging auf alle Vorschläge der Lotte ein, so daß die Kammerfrauen gleich am ersten Tage viele neue Dinge bestellen mußten. Danach waren denn die beiden Frauen täglich in ihren Spielzeugsälen und vergaßen dabei die Angelegenheiten des Reiches ganz und gar, als wäre das gar nicht vorhanden. Kapitel 45 – Die Literaturzentrale. Auf Veranlassung des Herrn Haberland begab sich der Herr Bartmann in die Grottenschlucht, allwo die Literaturzentrale des Kaiserreichs residierte. Und die Anschauungen der Herren Bartmann und Haberland fanden dort großen Anklang. Die Gedankentätigkeit der anderen menschlichen Sinne, die nicht mit Auge und Ohr operierten, wurden in der Literaturzentrale gleich sehr lebhaft beleuchtet. In ein paar Tagen waren ein paar Dutzend neue Bücher erschienen, die dem Thema alle möglichen Seiten abgewannen. Der Herr Bartmann wurde jetzt so berühmt, dass er täglich gute 3 Stunden mit seiner Korrespondenz zu tun hatte. Und es war sehr merkwürdig, dass dem Herrn Bartmann ein so großes Interesse entgegengebracht wurde, da eine Flut von Broschüren und Büchern, die die Ereignisse an der Sturmküste behandelten, gleichzeitig herauskam. Ganz Utopia kam immer mehr in Erregung. Der Herr Bartmann hatte keine Veranlassung, sich über die Schlafmützigkeit der Utopianer zu beklagen. Sie sprachen jetzt sämtlich über die Untergründe der Erscheinungswelt so viel, dass es dem Herrn Bartmann oft ganz komisch vorkam. Aber der Herr Haberland schrieb: »Die Naturereignisse, Herr Bartmann, kommen Ihren Bestrebungen so heftig entgegen, dass Sie sich recht zusammennehmen müssen.« Und diese Ermahnung war ganz am Platze, denn es passierte noch mehr. Ende von Abschnitt 5.